Book 2 69 69 Membutuhkan, ingin. Brauchen, wollen. Saya membutuhkan sebuah tempat tidur. Ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Bett. Saya ingin tidur. Ich will schlafen. Ich will schlafen. Apakah di sini ada tempat tidur? Gibt es hier ein Bett? Gibt es hier ein Bett? Saya membutuhkan lampu. Ich brauche eine Lampe. Ich brauche eine Lampe. Saya akan membaca. Ich will lesen. Ich will lesen. Apakah di sini ada lampu? Gibt es hier eine Lampe? Gibt es hier eine Lampe? Saya membutuhkan telepon. Ich brauche ein Telefon. Ich brauche ein Telefon. Saya ingin menelpon. Ich will telefonieren. Ich will telefonieren. Apakah di sini ada telepon? Gibt es hier ein Telefon? Gibt es hier ein Telefon? Saya membutuhkan sebuah kamera. Ich brauche eine Kamera. Ich brauche eine Kamera. Saya akan memotret. Ich will fotografieren. Ich will fotografieren. Apakah di sini ada Kamera? Gibt es hier eine Kamera? Gibt es hier eine Kamera? Saya membutuhkan sebuah Computer. Ich brauche einen Computer. Ich brauche einen Computer. Saya ingin mengirim E-Mail. Ich will eine E-Mail schicken. Ich will eine E-Mail schicken. Apakah di sini ada Computer? Gibt es hier einen Computer? Gibt es hier einen Computer? Saya membutuhkan pulpen. Ich brauche einen Kuli. Ich brauche einen Kuli. Saya ingin menulis sesuatu. Ich will etwas schreiben. Ich will etwas schreiben. Apakah di sini ada kertas kosong dan pulpen? Gibt es hier Blatt Papier und einen Kuli? Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli?